Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 7. Nein, die Weisheit, von der wir sprechen, ist die Weisheit Gottes. Sie war in früheren Zeiten verborgen, obwohl Gott sie schon vor der Schaffung der Welt zu unserem Segen bestimmt hat. Gott segne dieses Wort. Gottes Herrlichkeit. In diesem Bibelabschnitt, diesem Bibelvers hier aus dem 1. Korintherbrief im 2. Kapitel, lernen wir mehr über Gottes Herrlichkeit. Und in dieser Passage hier schreibt uns Paulus und ermutigt uns und ermahnt uns auch zu verstehen, dass die Weisheit Gottes etwas völlig anderes ist als die Weisheit von Menschen, also menschliche Weisheit außerhalb oder ohne Gott. Und wenn ihr mal dieses Kapitel durchlest, Paul predigt hier Weisheit im 2. Kapitel, dann sehen wir hier, worauf es ankommt, besonders in diesem Vers hier, wo die Wahrheit und die Weisheit Gottes verborgen war. Also bevor Gott die Welt oder den Menschen überhaupt erschaffen hat, hatte er schon seinen Plan schon vorbereitet. Also es ist nicht so einfach, das zu verstehen. Aber was wir verstehen können in der Bibel, wie sie uns die Bibel zeigt. Wir haben eben Gottes Herrlichkeit hier ausgedrückt, dass eben Gott schon seinen Plan, nämlich die Menschheit zu retten, ja, von der Sünde, bevor überhaupt irgendetwas geschaffen wurde, schon vorbestimmt hatte. Und hier geht es darum zu verstehen, dass das eben unsere Erlösung ist durch unseren Herrn Jesus Christus. Also erstaunlich. Gott im Fleisch ist selber, ist hier. Und Paulus schreibt hier an die Korinther, um sie zu ermahnen und zu ermutigen, nicht auf die Weisheit der Welt zu vertrauen oder in ihre eigene Weisheit zu vertrauen, sondern eben Gottes Herrlichkeit und Gottes Weisheit zu erkennen und Jesus Christus in und ihre Herzen schalten und walten zu lassen. Darauf kommt es hier an. Und er tut das immer wieder auf verschiedene Weise im ersten und auch im 2. Korintherbrief. Und es ist auch so, dass also im Alten Testament dann die Propheten zum Beispiel, ja, also der Heilige Geist war den Propheten gegeben, also und Gott hat durch den Heiligen Geist, durch die Propheten gesprochen und Gottes Plan hier und da an bestimmten Stellen, dass der Messias, ja, unser Jesus Christus, der Erlöser kommen wird. Und die Propheten haben sich auch gewundert, wer das, ja, wie könnte das sein? Und oh, wer könnte das sein? Und jetzt im Nachhinein sehen wir, wie sich das alles erfüllt hat, ja, die Prophezeiung. Und Jesus Christus selber, als er im Fleische ist, mit seinen Jüngern, ja, mit seinen 12 Jüngern, hat er dann auch ihnen gesagt, dass eben er gekreuzigt werden muss und sterben muss und dann eben wieder auferstehen wird. Und das ist eine eben die Prophezeiung von Gott selber. Und die Jünger haben zu seiner Zeit, die haben das nicht verstanden, denn Gott hatte ihnen das noch nicht in ihre Herzen gesprochen. Jesus Christus hat das ausgesprochen, um die Prophezeiung dann in und durch sich am Kreuz zu erfüllen. Aber es war eben noch nicht Gottes Plan und Zeitrahmen, zu dem Zeitpunkt, bevor Jesus Christus gekreuzigt wurde, dass es die Jünger verstehen sollten. Und hier dann eben nach Jesus Christus Auferstehung, nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt und nachdem er uns jetzt den Heiligen Geist für alle Menschen geschickt hat, ja, und der Heilige Geist uns in die Herzen kommt und in und durch uns wirkt, wir, die wir uns Jesus Christus zuwenden, können eben auch an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und darauf kommt es eben an zu verstehen, dass Gottes Plan erfüllt ist in und durch unseren Herrn Jesus Christus. Seht ihr, wie das alles zusammenpasst? Aus dem Alten Testament, aus dem Evangelien, als Jesus Christus hier ist, in Gott im Fleische. Und dann eben, dass wir Gottes Herrlichkeit auch hier und jetzt schon wahrnehmen können, in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Und darauf kommt es an. Denn es ist eben ganz, ganz was anderes, wenn wir menschlicher Weisheit folgen oder menschlichen Philosophien oder irgendwelchen Ideen, die toll klingen oder die irgendwie überzeugend klingen, aber es nicht sind. Denn sie können es nicht sein, weil unser Herr Jesus, also außerhalb, ohne Jesus Christus, denn nur in und durch Jesus Christus am Kreuz und dann eben durch seinen Tod und seine Wiederauferstehung ist eben Gottes Wort bestätigt worden. Die Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament, vom ersten Buch Mose, von Anfang bis zur Offenbarung, ist jedes Wort der Bibel bestätigt worden als wahr und absolute Wahrheit. Johannes, geht nochmal rein, was Jesus Christus sagt. Johannes, Kapitel 14, Vers 6. Johannes, Evangelium, Kapitel 14, Vers 6. Und dann Johannes, Kapitel 15, Vers 5. Am Ende, was Jesus Christus sagt. Außer mir oder ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und das ist eben auch hier wieder die Einladung, was Paulus versucht, den Korinthern zu helfen, eben auf Gottes Herrlichkeit zu zeigen. Und diese Herrlichkeit ist dargestellt und erfüllt worden in und durch Jesus Christus. Durch das, was er am Kreuz getan hat für uns. Als der Menschensohn, ja, Gott im Fleische, Gott ist Mensch geworden und hat dann das für uns getan am Kreuz, was wir nie tun können, in unserer eigenen Kraft oder in unserer eigenen Weisheit, in unserer eigenen Philosophie außerhalb von Gottes. Und darauf kommt es an, eben Gottes Herrlichkeit hier zu verstehen und zu sehen. Und im ersten Korintherbrief passiert sehr, sehr viel. Auch im zweiten, Paulus schreibt über viele verschiedene Themen. Aber fangt mal hier an, im ersten Korintherbrief da, im zweiten Kapitel zu lesen. Auch im ersten lernt ihr mehr über die Weisheit Gottes. Lest mal, geht mal rein und lasst euch das durch den Heiligen Geist ins Herz sprechen, was Gott uns da aufgezeigt hat und wie wir das für unser praktisches Leben praktisch umsetzen können. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für deine Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit, wie du hier auch im Paulusbrief uns zeigst, im Korintherbrief hier, hilfst uns zu verstehen, dass eben deine Weisheit anbelangt, dass sie eben ewig ist. Ja? Also bevor überhaupt die Welt begonnen hatte, bevor du überhaupt etwas erschaffen hattest, also Jesus Christus, also Universum und die Welt und Menschen, dass du schon einen Plan, nämlich den Plan für die Erlösung der Menschheit geschaffen hattest. Und wir beten eben, dass du uns hilfst, unsere persönlichen Beziehungen zu dir zu wachsen, als reue Sünder, und dass alle Menschen zu dir kommen, wo noch Zeit ist. Denn darauf kommt es an, als reue Sünder zu dir zu kommen und dann in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen, durch den Heiligen Geist, der uns in den Herzen, die Herzen spricht. Und das ist entscheidend. Es gibt keinen anderen Weg. Du bist der Weg. Und wir tun gut daran, uns dir unterzuordnen und dass du uns hilfst, tagtäglich in unserem Leben und besonders in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dieses in deinem geheiligten Namen. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.